ich verstopft, hätt gekotzt. Ja, die droht, ja, die droht. Vom Zotzenbari, Zotze, Zotze, Zotze, bisschen Stein, Zotze, Zotze, sind Sonne bloß, Zotze, Zotze, sind Sonne mein.